Es ist 6:03. Das Wetter, es bleibt unbeständig, aber weiterhin sehr mild. Das Wetter bis heute Abend. Nach einer relativ warmen Nacht mit Tiefstwerten nicht unter 8 Grad steigen die Höchsttemperaturen heute bis auf 15 Grad an. Am Vormittag ist es überwiegend stark bewölkt. Strichweise ist Regen möglich. Erst für den Nachmittag haben die Wetterämter ein paar Aufheiterungen angekündigt. Der Wind weht mäßig aus Südwest. Der RTL Verkehrsservice. Störungsfreier Verkehr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wir wünschen weiter gute Fahrt. Rick Astley ist das Given Up for Love um gleich 6:08. RTL Guten Morgen Deutschland heißt diese Sendung. Ich heiße Stefan Ofirowski. Eigentlich bin ich heute ein bisschen traurig, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Haben Sie es gestern gesehen? Köln auf eigenem Eis 0:4 gegen die DEG. Die Meisterschaft in den Wind geschossen. Wir haben lange, lange überlegt, welchen netten Reim wir dem KIC machen sollten. Und dann sind wir auf folgenden gekommen. Dicke-Dacke, Hühnerkacke. Nimm's nicht so tragisch, Jungs. Und wir rannten durch die Straßen, zogen Sonnenbrillen auf, so dass niemand uns erkannte, und wir waren so gut drauf. Und wir hörten immer wieder dieses alte Eagles-Ding, das vom Hotel California, und wir träumten uns dorthin. Immer wieder seh ich dich, durchgetöntes Plexiglas, der UV-Filter wirkte nicht gegen das, was da noch war. Ganz egal, wie wir das Ding noch drehen, wir haben uns Sekunden nur zu lange angesehen. Zu spät und schnell noch beizudrehen, ich kann's nicht verhindern. Und jetzt ist sowieso zu spät, und keiner weiß, wie das hier weitergeht. Und wir waren wie alte Freunde, waren uns gleich so vertraut. Wir hatten uns so viel zu sagen, meistens leise, manchmal laut. Wir nannten uns zwar alte Kumpel, doch keiner hat so recht geglaubt. Und plötzlich merkten wir, da ist noch mehr, das hat uns den letzten Nerv geraubt. Und immer wieder seh ich dich, durchgetöntes Plexiglas, der UV-Filter wirkte nicht gegen das, was da noch war. Ganz egal, wie wir das Ding noch drehen, wir haben uns Sekunden nur zu lange angesehen. Zu spät, um schnell noch beizudrehen, ich kann's nicht verhindern. Und jetzt ist es sowieso zu spät, und keiner weiß, wie das hier weitergeht. Ganz egal, wie wir das Ding noch drehen, wir haben uns Sekunden nur zu lange angesehen. Zu spät und schnell noch beizudrehen, ich kann's nicht verhindern. Und jetzt ist sowieso zu spät, und keiner weiß, wie das hier weitergeht. Noch 6 RTL, guten Morgen Deutschland. Die Weckwunschplatte. Einen schönen guten Morgen, Dieter Jülich. Danke, danke. Happy Birthday! Ich hatte ja noch gar nichts gesagt, außer guten Morgen. Hallo Dieter. Danke, danke. Also ich bin selbst überrascht. Ja, ehrlich, hast du nicht gewusst, dass wir dich Nein. heute Morgen anrufen? Nee. Wer hätte uns denn eine Karte schicken können und auch noch draufschreiben, wir sollen dich um 10 nach 6 aus dem Bett werfen? Meine Eltern. Ja, richtig, ganz genau. Du wirst 19 heute, Dieter. Ja. Also alles Gute auch von RTL und natürlich von deinen Eltern. Und sag mal, du kommst aus Köln, bist du Eishockey-Fan? Ja, aber ich bin nicht begeistert, dass wir verloren haben. Nee, ne? Also, aber du bist kein richtiger Fan? Nee. Also heute wird kein Trauerflor angezogen oder sowas? Hatte ich zwar vor, aber ich mach's lieber nicht. Nee. FC hat gestern auch gespielt, 2-2 gegen Kaiserslautern. Ist das denn okay für dich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach, das auch nicht. Na gut, Eishockey war das große Thema gestern. Genau. Ne? Gut, Dieter, wie feierst du denn heute deinen Geburtstag? Heute Abend schön essen gehen, in ein schönes Restaurant. Hey, mit deiner Freundin? Nein, mit meinen Eltern und meinem Bruder. Okay, und am Wochenende gibt's eine Party, oder nicht? Vielleicht, wenn das Geld stimmt. Ah, wenn das Geld stimmt. Da kann ich dir nicht weiterhelfen, aber eine schöne Platte habe ich für dich. It's a Kind of Magic von Queen. Haben sich deine Eltern für dich ausgesucht. Ich hoffe, die gefällt dir. Ja. Okay, dann spielen wir sie jetzt für dich. Danke. Dieter, einen schönen Tag. Ja. Und alles Gute. Ich wünsche noch allen RTL, die RTL schauen, hören und allen ganzen RTL-Team einen schönen Tag. Das freut uns. Tschüss, Dieter. Tschüss. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings, it's so. Queen und It's a Kind of Magic, die Wegwunschplatte für den Dieter Jülich aus Köln. Wenn Sie Lust haben, sich von uns wecken zu lassen, schicken Sie uns einfach eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Wegwunsch in L2850 Luxemburg. Wir schmeißen Sie garantiert aus dem Bett. Vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer drauf zu schreiben auf diese Postkarte und den Titel, mit dem Sie aufstehen möchten. Es wird 17 nach 6. 1970. Sonne, um zu blühen und zu leben. Alle Menschen brauchen Liebe und ich will dir Liebe geben. Alle Flüsse brauchen Quellen, denn sonst müssen sie versiegen. Alle Menschen brauchen Liebe und ich will dich immer lieben. Alle Bäume brauchen Regen, ohne Regen gäb's nur Steine. Alle Menschen brauchen Liebe, darum bleib doch nicht alleine. Die Welt, du warst viel zu lange allein. Schenk mir dein Vertrauen und dein Leben wird schön. Warum siehst du das nicht endlich ein? Alle Blumen brauchen Sonne, um zu blühen und zu leben. Alle Menschen brauchen bringt man in Essex den Mann um die Ecke? Die Antwort gibt's gleich in Guten Morgen Deutschland. Eisern. Francesco Napoli, Andrew White, George Baker, Uli Bastian, George Christen und Ivo. Mit dabei natürlich auch Yves Bennett vom Hallo RTL Club. Und wenn Sie mit mir nach Mallorca möchten, rufen Sie ganz einfach an 03252 46 32 15. 00352 463215. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 6.23 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Im Land der gepflegten Rasenflächen bringen Ehefrauen ihre Männer nicht so einfach mit dem Küchenmesser um. Mit dem Rasenmäher. Das hat zumindest eine Frau eines Rechtsanwalts im britischen Essex versucht. Nach einer wilden Liebesorgie sollte der Gatte ermordet auf den Rasenmäher gesetzt und anschließend im Teich versenkt werden. Das Ganze wäre dann als Unfall beim Rasenmähen vertuscht worden, jawohl. Unglaublich. Aber wahr, der trickreiche Plan scheiterte allerdings an dem erwartungsfrohen Ehemann. Dieser hatte sich, wegen der versprochenen Liebesspiele natürlich, nackt ins Wohnzimmer gesetzt. Ein nackter Mann als Opfer eines Arbeitsunfalls wäre allerdings ziemlich unglaubhaft gewesen. Da sind wir uns einig, ne? Das hättest du jetzt nicht sagen, ich hatte mich gerade wieder im Griff. Seine Gattin überredete ihn deshalb, sich wieder anzuziehen, damit das Turteln so richtig von vorne beginnen könnte. Da erschien jedoch viel zu früh der Liebhaber. Schlechtes Timing. Packte den Ehemann und wollte ihn auf den Rasenmäher setzen. Das war ja schließlich geplant. Und dann schließlich in den Teich, ne, Sie wissen, und so weiter. Aber der Rechtsanwalt entwickelte in seiner Todesangst ungeahnte Kräfte und konnte sich befreien. Er ist geflohen. Dem Liebespaar wird übrigens jetzt der Prozess gemacht. Und eigentlich zeigte sich dann mal wieder, der Mörder ist doch immer der Gärtner, der mit dem Meer. Der Mann geht ins Lokal seiner Wahl und mit Worten öd und schal bringt dieselbe er zu Fall. Und das geht so, Diedeldon, Diedeldei, ist da noch ein Platz all frei? So allein, schöne Frau, meistern ihre Augen blau. Schalali, schalala, Herr Ober, bringen's uns noch zwei. Pommeri, Pommeru, stoß mal an und sag mal du. Und weil wir so einsam sind, trink mal aus und geh mal heim. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Es dann zum Taxistand, doch das Ziel dieser Fahrt ist bis dato unbekannt. Zu mir nach Hause können wir nicht, weil der Klempner grad was riecht. Grübel, grübel und studier, warum fahren wir nicht zu dir? Bussi, Bussi, zerst das Handy, dann das Fussi. Schmusi-Bo, geck und sei doch nicht so. Schatzi-Putz, Mausi-Herz, ich liebe dich, das ist kein Scherz. Fummel, Fummel, Gille, Gille, du nimmst eh die Pille. Küss die Hand, die schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Danach, als es geschah, im Schlafgemach. Hallo, Bussi Berli, ich bin's, die Helga. Ah, Helga, wer, Helga, wie, diesen Namen hört ich nie. Mach ein Bauchlein vom Osten. Weh, oh, weh, weh, oh, mir, tut mir leid, ich bin nicht hier. Warum kommst du lieber? Tralala, tralali, was heißt du? Wir sind per Sie. Warum ich so leise red, ich bin krank und lieg im Bett. Transpiri, transpira, ich bin leider nicht allein. Hinter mir steht meine Frau, sieben Kinder und der Hund, also ciao. Küss die Hand, die schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Schöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich, dann sieht der Himmel. baby. Now let's cruise on into this better than ever street. RTL aktuell das Wetter. Um 6:30 noch ein Tag, dann ist Frühling und entsprechend schlecht ist das Wetter, die Vorhersage bis heute Abend. Es bleibt trüb und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 13 und 15 Grad. Am Vormittag ist es überwiegend stark bewölkt, erst am Nachmittag lässt sich die Sonne gelegentlich mal blicken. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Und die weiteren Aussichten, unbeständig, ab Freitag wird es etwas kühler und die aktuellen Werte von heute früh, Düsseldorf 11 Grad und bewölkt, Köln 12, ebenfalls Wolken, Saarbrücken 10 Grad und Regen und bewölkt ist es auch in Trier bei 11 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Störungsfreier Verkehr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wir wünschen weiter gute Fahrt. Schlagzeilen jetzt direkt aus Bonn mit Peter Escher. Leiden. Iraks Zivilbevölkerung droht eine Hungersnot. Die Menschen zahlen für Saddam Husseins Machtkämpfe. Sparen. Moskaus Staatskasse muss saniert werden. Was folgt, sind Preiserhöhungen und eingefrorenes Firmenkapital. Und Aufschwung. Im Kanzleramt geht es um die Wirtschaftssanierung in Ostdeutschland. Mit Kanzler Kohl beraten führende Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik. Mehr dazu und ausführliche Sportinformationen in unseren Themen am Morgen um 7. Das war RTL Akt. Jetzt schon immer am Donnerstag beim Zeitschriftenhändler. Es ist 6:40 und nach dieser Platte von Roy Orbison, You Got It, haben Sie die Chance, bei unserem Trivial Pursuit Spiel zu gewinnen. Also bis gleich. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. You are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Ist das mit You Got It? Sie haben's. Wenn Sie es noch nicht haben, dann hören Sie jetzt zu. Die Rede ist von einem Trivial Pursuit Spiel und das sollten Sie sich schon nach Hause holen. Das ist nämlich ein tolles Gesellschaftsspiel von der Firma Parker und das verspricht Qualität. Und wenn Sie das haben möchten, dann sagen Sie mir doch bitte, zu welcher Platte folgender Plattenanfang gehört. Aufgepasst, hier ist unser RTL-Schnipsel. hätte er jetzt normalerweise angefangen zu singen, der gute... Na, ich darf Sie natürlich nicht verraten. Also, wenn Sie möchten, dass Sie ein Trivial Pursuit Spiel von RTL Freihaus bekommen, dann rufen Sie uns jetzt an. Der 14. Anruf heute Morgen hat die Chance, dieses Spielchen zu gewinnen. 00352-1331, unsere Telefonnummer. Übrigens, Trivial Pursuit, das ist das Spiel mit den Wissensgebieten Erdkunde, Geschichte, Wissenschaft und Technik, Kunst und Literatur, Sport und Vergnügen und... Unterhaltung. Und die werden Sie mit Sicherheit haben, wenn Sie das Spiel bekommen. Also anrufen 00352 6:48 Irren ist männlich. Irre ich mich oder habe ich Ihnen eben ein Trivial Pursuit Spiel versprochen? Wenn das so sein sollte, muss ich das natürlich halten. Das werden wir verspielen, aber erst nach der Werbung. Bis gleich. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Und Rätsel über Rätsel gibt es auch ein Trivial Pursuit Spiel von Parker, aber die sind alle lösbar. Und wir hoffen, dass wir unser Schnipsel heute Morgen auch gelöst bekommen. Am Telefon ist die Astrid Wittholz aus Versmold. Guten Morgen, Astrid. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Ja. Astrid, was haben Sie denn erkannt bei uns? Ich hoffe, es war Downtown Train von Rod Stewart. Wow, gewonnen! Exakt, Astrid, das war's. Direkt erkannt, sind Sie ein Rod Stewart-Fan? Ja, eigentlich schon. Aha, gut, aber Rod Stewart hat Ihnen zu einem Trivial Pursuit Spiel verholfen. Kennen Sie das Spiel? Ja. Und Sie haben es hoffentlich noch nicht? Nee, das habe ich noch nicht. Ja, wunderbar. Es gibt die neueste Ausgabe, da gibt es ja verschiedene mittlerweile, also die Genius 2 Edition, also für ganz, ganz Schlaue. Ich hoffe, Sie können was... So schlau bin ich nicht. Naja, das wird man aber durch Trivial Pursuit. Da kann man eine ganze Menge bei lernen. Mhm. Und man kann sich wunderbar blamieren, Astrid. Ja, das weiß ich schon. Also aus den Fachgebieten Erdkunde, Geschichte, Wissenschaft und Technik, Kunst und Literatur, Sport und Vergnügen und Unterhaltung können Sie nachher auswählen, wenn Sie das Spiel haben. Wo sind Sie am besten? Ich glaube Unterhaltung. Aha, das geht mir auch so. Unterhaltung und Sport. Naja. Gut, Astrid, also dann viel Vergnügen mit dem Trivial Pursuit Spiel. Mhm, Dankeschön. Und einen schönen Tag. Danke, auch so. Tschüss, Astrid. Tschüss. Parker verlost super tolle Spiele. Super tolle Spiele. RTL. Und hier ist das Schnipsel in voller Länge. Rod Stewart on a Downtown Train. Den nächsten tollen Preis können Sie zum Beispiel gewinnen im Feierabend heute um 20 nach 3. Eine Stereoanlage von Trimedia. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full. Full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Well, I'll see you tonight on a downtown train. Every night is just the same. You leave me lonely. Well, I'll see you tonight on a downtown. Und das waren auch die Themen am Morgen. Es wird 7 Uhr und 6 Minuten. Und hier ist noch eine gute Nachricht für alle Kölner. Es regnet weiter, das zum Wetter. Es bleibt unbeständig, aber weiterhin sehr mild. Das Wetter bis heute Abend. Nach einer relativ warmen Nacht mit Tiefstwerten nicht unter 8 Grad steigen die Höchsttemperaturen heute bis auf 15 Grad an. Am Vormittag ist es überwiegend stark bewölkt. Strichweise ist Regen möglich. Für den Nachmittag haben die Wetterämter ein paar Aufheiterungen angekündigt. Der Wind weht mäßig aus Südwest. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen A4 von Köln in Richtung Aachen. Zwischen Düren und Weiden. Uhr 18 RTL, guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Die deutsche Eishockey-Krone ist vergeben und zwar endgültig. Der alte und neue Meister kommt aus Düsseldorf. Mit 4:0 hat die DEG gestern gegen den Kölner EC gewonnen und im Hexenkessel der Kölner Eishalle war auch Günter Zarek dabei. Guten Morgen, Günter. Guten Morgen. Günther, nach dem dritten und vierten verlorenen Finalspiel hat eigentlich kaum noch jemand mit so einem überzeugenden Erfolg der Düsseldorfer gerechnet, oder doch? Nee, das ist richtig. Also eigentlich hatten die Kölner gesagt, Dienstagabend machen wir alles klar, nachdem man ja fast schon sensationell gewonnen hatte mit 1:0 am Sonntag in Düsseldorf. Aber dann kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt, das Ganze für mich auch etwas eine Sache der Nerven. So nach dem Motto, wer das erste Tor schießt, wird auch Meister. Mhm. Und woran hat es denn jetzt letztendlich gelegen, dass die Düsseldorfer die bessere Kondition hatten oder mental besser drauf oder was weiß ich, dass die Kölner wirklich auf eigenem Eis noch diesen Einbruch erlitten haben? Ich würde sagen, die Düsseldorfer waren insgesamt die bessere Mannschaft, hatten vielleicht auch die besseren Einzelspieler, vor allen Dingen die erfahrenen Einzelspieler, wenn ich da denke an Didi Hegen und Gerd Trunschka, das hat sicherlich letztlich den Aufschlag gegeben. Bei den Düsseldorfern wurde mit Sicherheit gestern schon gefeiert, aber heute steht auch noch einiges an. Weißt du was drüber? Ja, richtig. Also gestern hatte man in der Altstadt, ich nehme an, die Letzten werden noch nach Hause kommen. Offiziell geht es heute weiter. Heute Abend gibt es einen großen Empfang beim Oberbürgermeister Hans Bungert im Rathaus. Und vor dem oder auf dem Rathausplatz erwartet man mit Sicherheit 10.000 bis 20.000 DEG-Fans. Da wird also heute ganz richtig groß gefeiert. Bei den Kölnern muss man sagen, da hat man auch gefeiert. Da gab es wirklich eine ganz, ganz lange Nacht in der Kölner Sporthalle. Ich war da gewesen und man muss sich das vorstellen, 6.000 bis 7.000 Fans in der Sporthalle. War eine ganz lange Nacht mit einigen Kölner Rockbands. Das war also wirklich ganz großartig da. Ja, Wolfgang Niedecken hat uns versprochen in einem Interview hier bei uns, er würde kommen. War er da? Er war nicht da. Nein, das liegt wahrscheinlich daran, die Gruppe BAP macht ja eine Deutschlandtournee und vorher ist man in Urlaub gegangen und einige waren in Urlaub. Man hat offenbar die Band nicht mehr zusammenbekommen. Aber die Stimmung war sicherlich mit Sicherheit genauso groß. Stefan, vielleicht noch etwas zu den Düsseldorfern. Da gibt es also einen für mich, der sich riesig gefreut hat, dass man deutscher Meister geworden ist. Das ist der Bernd Trunschka. Das ist der Bruder von Gerd Trunschka, dem Mannschaftskapitän. Der nämlich hatte ja beim dritten Playoffspiel in Köln so großes Pech. Da erlitt er Gehirnerschütterung, musste vom Eis, konnte das vierte Spiel gar nicht mitmachen in Düsseldorf. War allerdings dann gestern Abend in Köln wieder dabei. Und nach dem Spiel bin ich in die Kabine gelaufen, habe ihn mal kurz gefragt nach dem Spiel und vielleicht hören wir uns das Gespräch ganz kurz mal an. Bernd, beim letzten Spiel in Köln verletzt ausgeschieden mit Gehirnerschütterung, heute deutscher Meister. Ich glaube, das ist eine besondere Genugtuung für dich. Ja, es war super und die Mannschaft hat super gekämpft und ich war zwar nicht in Bestform, aber ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Wir haben super defensiv gespielt und hinten reingestanden und haben auf die Konter gewartet. Das war super. Wir haben genauso gespielt wie die Kölner bei uns und jetzt haben wir die Revanche gemacht. Ich gehe wieder deutscher Meister. Ich glaube, diese Meisterschaft war besonders wertvoll, weil sie besonders spannend war. Und vor allem, wir haben Rosenheim ausgeschaltet und wir haben Köln ausgeschaltet. Die zwei mit uns, die besten Mannschaften. Und jetzt haben wir es wirklich verdient. Letztes Jahr hat man gesagt, die Rosenheimer haben so viele Verletzte gehabt. Dieses Jahr haben wir alle geschlagen, obwohl wir Verletzte gehabt haben. Und jetzt das zeigt sich, dass wir die beste Mannschaft sind zurzeit. Und jetzt wird es eine lange Nacht. Ich hoffe ja. Wenn wir durchhalten noch, wenn wir noch die Kräfte haben. Ja, ich denke, sie haben die Kräfte gehabt. Auf jeden Fall in der Kabine gestern floss reichlich Sekt und die Stimmung war wirklich hervorragend. Gut, für dich war es auch eine lange Nacht, Günther. Dann hau dich noch ein bisschen hin. Mach ich, ja. Okay. Tschüss, bis bald. Endlich vorbei. Noch ein Taxi bis zu dir. Dann ist es soweit. Soweit. Am Horizont ist die Stadt nun schon zu sehen. Die Sonne fängt an aufzugehen. Gott, ich hätte nie gedacht, dass mich sowas traurig macht. Wie ein Piano in der Nacht. Das mit uns da. läuft ein endlos langer Film. Tausend Gäste leben neu. Fragst du immer noch Chopin? Ich höre es immer noch. Das Piano in der Nacht. RTL aktuell das Wetter. Um 19:30 die vergangene Nacht war ziemlich mild mit Tiefstwerten nicht unter 8 Grad und auch tagsüber bleibt es heute warm. Bis auf 15 Grad steigen die Temperaturen, dazu ist es überwiegend bewölkt mit gelegentlichen Regenfällen. Für den Nachmittag haben uns die Wetterämter örtlich Sonnenschein versprochen, allerdings in den nächsten Tagen sinken die Temperaturen. Für den Frühlingsanfang morgen sind nur noch Werte um 10 Grad angekündigt. Der Wind weht mäßig aus Südwest und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 11, Köln 12, Saarbrücken 10 und Trier 11 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A4 von Köln in Richtung Aachen. Zwischen Düren und Weißweiler. Privat- und Firmenguthaben sollen eingefroren und die Preise um rund 200% erhöht werden. Mehr dazu in unseren Nachrichten um 8. Und das war RTL aktuell. Es wird 7.32 Uhr. RTL. Guten Morgen Deutschland. Wir haben es eben gehört, also der KLC hat gestern eins auf die Mütze gekriegt, mit 0:4 verloren und auch die Fußballmannschaft aus Köln hat sich nicht so gerade mit Ruhm bekleckert. Aber da ich das nie so ganz genau weiß, frage ich lieber den Experten. Guten Morgen Benno. Stefan, jetzt hast du dich aber in hohem Maße unbeliebt gemacht in Köln und Umgebung. Also die haben gestern Abend beim ersten FC Kaiserslautern 2:2 gespielt vor 36.000 Zuschauern mit einer wirklich, das muss man sagen, Notbesatzung, mit einer wirklich Notmannschaft. Ja, aber ich muss jetzt dazu sagen, Benno, ich habe eben also gelesen, haben 2:0 geführt, haben wir die sicheren Sieger ausgesehen. Ja, aber ich meine, mit der Truppe 2:0 zu führen ist ja schon mal ein tolles Ding. Und dass sie das dann nicht über die Runden geschaukelt haben, hat zwei Gründe. Erstens mal, wenn du mal im Fritz-Walter-Stadion warst, warst du noch nicht, nehme ich an, ne, und erlebst also das, was die Fans da losmachen, dann kannst du schon mal wackelige Knie bekommen. Und zum anderen hat der Kalli Feldkamp, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, genau wieder das richtige Händchen gehabt. Er hat zwei Spieler gebracht in der Schlussphase, den Bernd Winkler und den Marco Haber. Und ausgerechnet die beiden haben die 2:0-Führung der Kölner zunichte gemacht. Beide haben die Treffer geschossen. Das heißt also 2:2. Das heißt, dass der 1. FC Kaiserslautern nicht Herbstmeister nachträglich geworden ist. Ein Titel, für den es ja eh nichts gibt. Er ist jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz. Das ist immerhin ganz toll, denn die Lauter hatten ja auch im Laufe der Saison unheimliche Verletzungsprobleme. Auf dem zweiten Platz also der FCK, also Lautern mit 28:14 Punkte. Erster Bayern München mit 29:13. Bayern heute Abend, das flechte ich mal ganz schnell ein, im Europapokal beim FC Porto. Da gibt es Probleme, weil Brian Laudrup gestern das Training abbrechen musste, der Däne. Ich hoffe, der kann aber doch heute Abend spielen. So, dann Karlsruhe SC gegen den HSV vor 13.000 Zuschauern, 2:2. Das ist, wie ich meine, ein Ergebnis, das man erwarten konnte. Und dann komme ich zum Schluss noch auf Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin vor 8.000 Zuschauern. Einer davon war Icke. Und ich habe den 3:1 Sieg der Leverkusener gesehen und ich habe mir gedacht, mein Gott, Berlin ist so eine schöne Stadt. Und was haben die für eine Krüppelmannschaft als Bundesliga-Team? Also das ist also wirklich entsetzlich. Die können wirklich überhaupt nichts. Die haben sich ja den Peter Neururer geholt als neuen Motivationskünstler, als Nachfolger von Paul Czernay. Aber also in der Mannschaft steckt überhaupt nichts drin. Wenn die da ein paar Journalisten geholt hätten oben von der Tribüne und hätten die damit eingereiht, viel schlechter hätte es auch nicht ausgehen können. Für mich war das große Wunder, dass sie nur mit 1:3 verloren haben. Die Leverkusen hatten Chancen en masse. Die konnten also 8, 9, 10 Dinger reinhauen. Haben sie nicht getan. 3:1 gewonnen. Aber für mich ist es ganz sicher, Stefan, dass Hertha BSC Berlin ist so sicher wie das Amen in der Kirche aus der Bundesliga absteigen wird. Das Gute an der ganzen Kiste von gestern Abend nach den drei Nachholspielen, die Bundesliga-Tabelle wackelt nicht mehr, sie ist nicht mehr schief, alle haben den gleichen Stand, 21 Spieltage sind rum, 13 haben wir noch vor uns und ich glaube, bis auf Hertha BSC Berlin, die ich abgehakt habe, ist oben und unten für Spannung gesorgt. Tja, Benno, trotzdem, ich hätte es wirklich gerne erlebt, dass Hertha dich von der Tribüne geholt hätte. Das, ja, das kann man denken. Ja, ne? Das kann man denken. Also ich meine, wahrscheinlich wäre ich noch schlechter gewesen als die, aber da tun einem schon die Augen weh. Das sind ja, Stefan, das sind Profis, die jeden Tag trainieren und dann habe ich mir überlegt, was trainieren die da eigentlich? Ne? Also das war überhaupt gar nicht. Arme Hertha, arme Berliner, das wird wirklich schlimm. Letztes Mal gegen Kaiserslautern sind ja nur noch 12.000 ins Olympiastadion gekommen, da gehen 80.000 rein. Wenn die jetzt immer noch weiter verlieren, beispielsweise am nächsten Samstag gegen Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf, dann frage ich mich, wie viele Zuschauer kommen dann im nächsten Heimspiel, das ist dann gegen den VfL Bochum. Okay, wir stellen irgendwann mal eine RTL Plus Mannschaft gegen Hertha auf oder sowas. So, ähnlich, ja. Okay, gut, vielen Dank, Benno. Ja, bis bald, tschüss. Du gibst alles, wenn du gibst. Du verlierst dich, wenn du liebst. Junges Mädchen, reife Frau und auch Kind, das bist du, du, nur du. Wenn mich deine Hand berührt und ich deine Wärme spür, dann weiß ich, was auch geschieht. Es wird gut, so bist du, du, nur du. Und wenn ich gehe, dann geht's nur ein Teil von mir. viel von mir. Doch ich spür die Kraft in dir. Und weißt du, verlangst nie mehr, als du gibst. So bist du, du, nur du. Du sagst immer, was du denkst. Und die Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so gut und so tief, so wie du, du, nur du. Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir, und gehst du, bleibt deine Wärme hier. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir, und der andere träumt mit dir. Vor 8 RTL, guten Morgen Deutschland. Einen ganzen Monat lang wird bald in Peking geputzt werden, und das hat auch seinen guten Grund, und den verrate ich Ihnen gleich. Wenn Sie das neue RTL Clubheft haben wollen und Mitglied im Club werden möchten, schreiben Sie an RTL Radio. Kennwort: Ich will. L2850 Luxemburg. Hallo RTL. Hallo, hier ist Guten Morgen Deutschland. Es ist 7:55 Uhr. Morgen früh, genau um 4:02 Uhr, beginnt der Frühling. In Peking rüstet man sich deswegen auch schon zum jährlichen Frühjahrsputz. Das klingt logisch. Heute soll dort das Großreinemachen beginnen, das die Pekinger Putzkolonnen einen ganzen Monat lang beschäftigen wird. Ziel des Sanitären am Monat sind die Tausende von Ratten, die sich in den chinesischen Müllhaufen anscheinend besonders wohlfühlen. Am 5. April wird zum Großangriff auf das Ungeziefer geblasen. An diesem Tag werden die Kanalisation, Tunnel, Schächte von Zentralheizungen, Kantinen und einstöckige Wohnhäuser mit Gift eingesprüht, um die Ratten zu vernichten. Und vorsichtshalber müssen deswegen alle Pekinger mit Gesichtsmasken durch die Gegend laufen. Übrigens, selbst die öffentlichen Mülleimer werden geleert. Und das ist was Besonderes, das passiert nämlich sonst nie in Peking. Wenn sie eben voll sind, dann sind sie voll, so ist es normal. Und deshalb braucht man sich ein und für sich über die Ratten auch nicht besonders zu wundern. Ist doch logisch, ne? Ein Tipp der Redaktion von Guten Morgen Deutschland: Man könnte natürlich auch mal diesen bunt gescheckten Typ aus Hameln dahin schicken, der mit dieser Blockflöte, vielleicht würde der den Ratten dort das Chaos machen. 3 Minuten. Das Wetter. Über Luxemburg scheint die Sonne ein bisschen, aber das ist heute früh wohl eher die Ausnahme. Fast über ganz Deutschland ist es bewölkt, und von einer durchgreifenden Wetterbesserung ist keine Spur. Die Aussichten bis heute Abend: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. Dazu ist es vor allem am Vormittag wolkig und regnerisch. Erst früh an den Nachmittag sind vereinzelt sonnige Abschnitte angekündigt. Dazu weht ein mäßiger Südwestwind. In den nächsten Tagen wird es kühler, rechtzeitig zum Frühlingsanfang morgen. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen A2 von Venlo in Richtung Oberhausen zwischen Karst und Düsseldorf fährt 4 Kilometer. A57 von Krefeld in Richtung Köln zwischen dem Kreuz Karst und Neuss-Büttgen 3 Kilometer. A61 von Koblenz in Richtung Krefeld zwischen Schwisthal-Heimatsheim und Weilerswist 3 Kilometer nach einem Unfall. Und A430 von Dortmund in Richtung Duisburg zwischen Bochum-Zentrum und Essen-Frillendorf 12 Kilometer. Guten Morgen, Deutschland! Hollies mit Long Cool Woman um genau 8:08. Hier ist Guten Morgen Deutschland mit der dritten Stunde. RTL spielt die beste Musik und Sie können sich jetzt bei uns Musik wünschen. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00352 1331. Können Sie Ihren Musikwunsch loswerden. Sie können auch ein paar Grüße durchgeben. Immer vor der vollen Stunde läuft das Ding. Wir rufen Sie innerhalb der nächsten halben Stunde zurück. Also kein Problem. Sie können jetzt anrufen 00352 1331. Haben Sie ein wenig Geduld, falls mal Freizeichen sein sollte. Ihr Gesicht kann Geheimnis. Krause Nase, Ohren stehen auf Stumm. Blicke blind vor Vergnügen. Entwaffnend, turbulent in sich ruht. Unbeschwert, positiv. Golfstrom für gefrorene Seelen. Geballte Energie sprengt jedes Problem. Dreist mit der Welt im Gleichklang. Trübsinn, chancenlos. Unwiderstehlich, verwunschen. Übersprudelnder Sand, sanfter Trost. Du stahlblaues Licht, kosmisches Geschick, kosmisches Sonnenphänomen. Du lässt Gefühle überlaufen mit geheimnisvoller Magie. Du lässt allen Ärger abdampfen. Heillose Euphorie, Marie. Jeder Millimeter weich, um wahr zu sein. Frischzelle, vehementes Wunder, mach's mir schwach, alles unwichtig und klein. Übermütige Natur, Frontalangriff auf graue Laune. Unnachahmlich stur, ansteckend, gelassene Traum. Du lässt Gefühle überlaufen, geheimnisvoller Magie. Du lässt allen Nager abtauchen, heillose Euphorie, Marie. Der Kopf an meiner Schulter macht sich. RTL, guten Morgen Deutschland. Heute erscheint ein Buch in Deutschland, das ein Stück Geschichte beschreibt. Ludwig Rehlinger, früherer Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium, hat aus seinen Erinnerungen ein Buch gemacht. Rehlinger war für den Freikauf von DDR-Häftlingen zuständig. Begonnen hatten die Verhandlungen mit dem Honecker-Regime 1963. Die Bundesregierung hatte damals entschieden, politische Gefangene von der DDR loszukaufen. Rehlinger war für die Auswahl derjenigen zuständig, die das Glück hatten, von der Bundesrepublik befreit zu werden. Insgesamt waren es fast 34.000. An den ersten, der auf diese Weise losging. She lived, I cried for weeks. Gleich 20 nach 8 verpassen Sie in keinem Fall heute Morgen den aktuellen Fall von unserem Detektiv Jerry Cotlett. Gleich in Guten Morgen Deutschland. 50 00352 46 3215. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 91. Gleich 8.22 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Ab heute wird wieder rasiert in Düsseldorf und Köln. Nachdem der deutsche Eishockeymeister jetzt mit Düsseldorf feststeht, dürfen sich die Spieler den Bart endlich wieder abnehmen. Abergläubisch sind sie eben alle und... I'm talking. I believe in the power of love. You are not a man. When all the hurt inside of me comes out, you understand. You see that I'm ferocious. You see that I am weak. You see that I am silly and pretentious and a freak. But I don't feel too strange for you. Don't know exactly what you do. I think when love is pure, you try to understand the reasons why. And I prefer this mystery. It cancels out my misery and gives me hope that there could be a person that loves me. Understanding, and you forgive my angry little heart when she's demanding. You bring me to my knees while I'm scratching at the eyes of a world I want to conquer and deliver and despise. And right while I am kneeling there, I suddenly begin to care and understand that there could be a person that loves me. I'm singing, I believe, how

captain. We'll take off from here and ride the sky. He says it's still no smoking. All along we knew that this would happen. We just tried to hide it from ourselves. We tried to stay together as if it was forever. Von 9 RTL, guten Morgen Deutschland. Helmut Kohl gibt vor 9 prinzipiell keine Interviews. Hans-Dietrich Genscher dagegen schon vor 7 Uhr morgens. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Morgenmuffel und einem Frühaufsteher. Für den künftigen SPD-Vorsitzenden Björn Engholm jedenfalls brechen jetzt harte Zeiten an. Der Schöne aus dem Norden ist nämlich zwischen Kiel und Bonn hin und her gerissen. Und das, obwohl er nicht so sehr hasst wie das frühe Aufstehen. Die Hexenflammen sind schon gelöscht. Der Kopf wird alt, die Fantasie bleibt jung. Wie leicht man der Vernunft entwischt. Trotzdem kannst du als Antwort geben. Du stehst mit jedem Fuß im Leben, wann die der Christ. Einmal fragt, wenn's da keine Ruhe gibt, wenn's die blockt. Du fragst dich, ob's nicht übertrieben hast. Die Antwort war's, dein Spiegelbild. Und ob's nicht viel zu wenig. Wie es öfter gewonnen hast, als gespürt. Du hoffst, du fällst an derer Stelle, wenn's einmal zing wird, deiner Sinn. Die Wahrheit hört man nicht so gern. Es wird kein Wolken und kein Stern vom Himmel fallen. Und es wird nicht einmal ein Stab vom anderen wollen. Es wäscht die Zeit mit ihrer Selbstverständlichkeit, die langsam aus in jedem Herz und trockt die Anwelt. Tränen trocknen schnell, die Sonne brennt heiß und scheint noch ganz genau so. Erinnerung ist nur eine Raffenspur im Sand. Der Wind war's zu oft, viel zu früh. Hast das nimmer in der Hand. Vielleicht liegst du einmal in einem Himmelbett. Vielleicht am Bahnhof ganz allein. Vielleicht hast du auf dein Graber Blumenbild. Vielleicht hast du nicht einmal einen Stein. Du hoffst, du fällst an derer Stelle, wenn's damals sing wird's denn als die Wahrheit hört man nicht so gern. Es wird kein Wolken und kein Stern vom Himmel fallen. Und es wird nicht einmal ein Star vom anderen. Es mischt die Zeit mit ihrer Selbstverständlichkeit, die langsam aus in jedem Herz und druckt die anderen. Tränen trocknen schnell, die Sonne brennt heiß und scheint noch ganz genau so hell. Der Wind war zu oft zu flur. Hast das nimmer in der Hand. Gleich 10 vor 9. Hier ist Guten Morgen Deutschland. Ungefähr so könntest du dich angehört haben, was sich da auf dem Spielfeld, was sich da auf dem Spielfeld zugetragen hat in Oman. Was da genau passiert ist, sage ich Ihnen gleich. Bestellservice anrufen 068 61 72 066. RTL und die Saarbrücker Zeitung präsentieren die Bee Gees live.